Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Anke Lewicke ist bei mir aus unserer Filmredaktion. Schönen guten Abend. Guten Abend. Also dieser gnadenlose englische Humor war ja ganz sicher stilprägend bei Monty Python, auch für uns Deutsche. Aber jetzt mal rein filmisch gesehen, eigentlich ästhetisch, dramaturgisch, wo stehen die Filme von Terry Jones? Naja, nehmen wir mal Flying Circus, wo sie mit angefangen haben. Das waren doch so surrealistische Sketche. Und die sind auch ziemlich avantgardistisch formal gewesen, weil damals haben die schon angefangen, Animationen mit Realfilmen so zu vermengen. Das war ja relativ neu noch in den 70er Jahren. Und da waren sie sicher irgendwie so Trendsetter. Und wenn ich mir die Filme nochmal so Revue passieren lasse, die waren doch so grell, knallbunt und alles. Und so das Anarchistische war eben einfach auch in den Bildern drin und die Grenzüberschreitung wurde eben immer gesucht. Und wenn ich an die Figuren von Terry Jones denke, in das Leben des Brian, spielt er ja die Mutter von Messias, hat ja immer diese Frauenrollen. Diese hohen Stimme, völlig überzogen. Gespielt. Und ja, und das hat er so toll gemacht. Also so das ganze Vulgäre kommt darüber und sonst was. Und in dieser Grenzüberschreitung, finde ich, haben diese Charaktere, weil sie so präzise gezeichnet waren, auch immer was getroffen. Und ich werde diese Szene nie vergessen. Da war dann irgendein Kampf und dann liegt da ein Arm rum. Und was macht diese Mutter, die von Terry Jones gespielt wird? Sie greift den Arm und nimmt den Ring und tut den Ring sich dann in die Schürze so irgendwo verstecken und rennt weg. Terry Jones, einer der, ja, wichtigen, glaube ich, Regisseure, auch nicht nur in der britischen Filmgeschichte, sondern auch ein Mann, der vielen Deutschen, glaube ich, auch ein bisschen Humor beigebracht hat. Da kann man, glaube ich, auch sagen, oder? Ja, ich meine, wir haben doch gesehen, hier eben alle pfiffen mit. Ja, hier. Also diese Figuren, die Songs, vor dem alles Studio, hat im überlebt. Studio. Ja. Ja, und das angesichts des Todes wohlgemerkt, ne? Wo wir ja eigentlich eher einen traurigen Anlass haben. Das hat er offenbar geschafft, im Alter von 77 Jahren. Also Terry Jones, einer von Monty Python. Und wir wollen aber reden, Anke Lewicke, über zwei neue Filme, die jetzt in den deutschen Kinos starten und beginnen mit einem französischen Film, der für den Auslands-Oscar nominiert worden ist. Ein Debüt von Latsch Lee, Le Miserable. Und man könnte natürlich an Victor Hugo denken. Wir haben ihn das auch gefragt, inwieweit es tatsächlich auf Victor Hugo zurückgeht. Man darf meinen Film Les Miserables nicht als Verfilmung von Victor Hugos Roman missverstehen. Der Titel ist eher eine Art Augenzwinkern. Wir haben uns daran erinnert, dass ein Teil von Hugos Roman im Vorort Montfermeil spielt, so wie mein ganzer Film. Aber so wie das Buch erzählt auch mein Film von einer Misere der Bewohner, die über ein Jahrhundert nach den Ereignissen, die Hugo beschrieben hat, in Montfermeil immer noch an der Tagesordnung ist. Latsch Lee, also der Regisseur von Les Miserables im Deutschen, Die Wütenden, das ist der Verleihtitel. Es geht also offenbar um soziale und kulturelle Konflikte in diesem Pariser Vorort Montfermeil. Was genau passiert da? Was da genau passiert, also wir lernen diese Banlieue kennen durch die Perspektive von drei Polizisten. Und zwar gibt es den einen Guarda, der kommt selbst aus diesem Ort, kennt sich also ganz gut aus. Dann kommt Stefan, der ist der Neue, der ist sehr introvertiert. Und dann haben wir eben Chris, das ist so richtig der Rassist und der denkt eigentlich, er ist das Gesetz. Und wenn er dann einfach Mädchen an der Bushaltestelle sieht, dann wird er direkt ziemlich aggressiv. Wie alt bist du? 15. 15? Du kiffst schon? Du riechst nach Shit. Ha? Sag schon, wo. Wo hast du's? Hast du kein Recht. Ich mach, was ich will. Sie haben dazu kein Recht. Falsch. Je nach Gefahrenlage kann ich dir sogar den Finger in den Arsch schieben. Dürfen Sie nicht. Halt du mal die Fresse. Dazu haben Sie kein Recht. Ja, also über die Polizei wird natürlich der Rassismus, den es eben in Frankreich auch gibt, verhandelt. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass das ein Polizeifilm ist, sondern wir lernen wirklich dieses soziale Gefüge einfach in diesem Vorort kennen. Wir lernen verschiedene Gangs kennen. Wir sehen einfach auch eine Energie, die da ist, die nicht gelebt werden kann, weil es überhaupt gar keine Zukunftsperspektive gibt. Viel Arbeitslosigkeit. Ja, und die Handlung ist dann einfach, dass ein Junge einen Löwen klaut, ein kleines Löwenbaby aus einem Zoo. Und da droht dann ein Bandenkrieg auszubrechen, weil die eine Bande den wiederhaben will und sonst was. Und die Polizei und alle versuchen einfach den Frieden, der sowieso auf wackeligen Beinen steht, wiederherzustellen. Das ist ja nicht der erste Film, sag ich mal, über soziale Konflikte in schwierigen Vororten, aber offenbar auch ein sehr erfolgreicher Film. Über 2 Millionen Menschen haben ihn schon in Frankreich gesehen. Dann ist er jetzt nominiert für den Auslands-Oscar. Was macht diesen Film so besonders? Was unterscheidet ihn von anderen Filmen dieser Art? Naja, also das Ganze fing ja an 1980 mit dem Cinema Burr. Also das waren einfach die ersten Einwandererkinder aus Nordafrika, die dann angefangen haben, einfach mal Bilder von ihrem Leben überhaupt zu liefern. Das hatte immer noch was Dokumentarisches. Und dann ging es ja in Frankreich weiter. Immer wieder war die Banlieue Schauplatz von Filmen. Und die haben dann aber auch immer sowas von den Ghetto-Filmen in den Staaten gehabt. Und so von der Struktur und Dramaturgie würde ich den da auch mit vergleichen. Also er hat eine unheimliche Dynamik, ist schnell geschnitten und alles. Und er hat, also er ist handwerklich super, aber manchmal frage ich mich, ob dieser Filmemacher nicht doch diese Energie, die er da auf der Straße findet, so unreflektiert übernimmt in seinen Film. Also der Film hat dieselbe Bewegung und dann bricht eben irgendwann die Gewalt aus. Also ob da, das ist schon ein sehr eindrückliches Sittengemälde, aber ich hätte mir an manchen Momenten vielleicht noch mehr Tiefe gewünscht, also auch mal mehr über die Mädchen erfahren oder zum Beispiel über einen, das ist ein Imbissbesitzer und der ist aber auch ein religiöser Lehrer, aber trotzdem ganz anders, als man ihn so aus den Nachrichten kennt. Und da hätte ich einfach gern weniger Action vielleicht gehabt und mehr einfach noch mehr über den Alltag erfahren. Lachli, also Les Misérables, dieser französische Film von Donnerstag an in den deutschen Kinos. Und jetzt geht es uns um einen deutschen Film. Das Vorspiel von Ina Weisse mit Nina Hoss in der Hauptrolle. Da geht es um eine besessene Geigenlehrerin. Und da denkt man natürlich spontan erstmal an einen Film, der gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten in den deutschen Kinos war, nämlich an Jan-Ole Gersters Lara mit Corinna Harfouch, wo es ja auch so eine besessene Musiklehrerin gab. Geht es auch um eine ähnliche Geschichte? Ja, es ist eine ähnliche Geschichte, aber es ist ein völlig anderer Film. Lara hat ja von diesem erzählerischen Kniff gelebt, dass man eben den Tag aus dem Leben mitbekommt. Das war der 60. Geburtstag dieser von Corinna Harfouch gespielten Heldin. Und das war so ein verdichteter Tag, wo man ganz viel aus dem Leben erfahren hat. Aber hier geht man eben in das Leben dieser Anna rein und man denkt sich die ganze Zeit, da stimmt doch was nicht. Also zwischen ihr und ihrem Ehemann gibt es, glaube ich, sehr viel Unausgesprochenes und auch der Ton mit ihrem Sohn, diese Dialoge sind immer sehr gereizt. Ich möchte einen Hund. Mama, ich möchte einen Hund haben. Du hast schon einen. Dein Hund ist die Geige. Also da kriegt man den Ehrgeiz schon mit und man fragt sich eben so viel, warum kann Anna eigentlich nicht selbst auftreten? Oder sie hat einen neuen Schüler und was projiziert sie in diesen neuen Schüler? Und diese Fragen führen zu einer Spannung, dass man manchmal denkt, boah, der Film hat aber auch was von einem Thriller. Man könnte sagen, es ist ein psychologischer Thriller. Ohne dass ein Mord passiert, hat aber doch auch was sehr Brutales. Anke Lewicke über zwei neue Filme, die heute Morgen erst starten, so rum, am Donnerstag in den deutschen Kinos, nämlich das Vorspiel von Ina Weisse und Les Misérables vom Verleih unter dem Titel Die Wütenden in die deutschen Kinos gebracht von Lachli. Vielen Dank. Tschüss.